Ich hab die Schnauze voll! Run. Ich habe eure Kritik erhört. Ich werde wieder Sachen vorlesen, auch wenn mein Mikrofon echt scheiße ist und ich habe immer noch kein Streaming-Mikrofon. Ich bräuchte echt mal eins. Egal. Ich werde wieder Sachen vorlesen und man kann es trotzdem noch lesen. Viel Spaß. Fangen wir direkt an. Nicht immer klappt am Anfang an, das war jetzt alles so, wie es soll. Und zur Erinnerung, das ist NHC. Das heißt also, wenn der Ascaro jetzt dann auch online ist. Wenn online. Dann fragen wir immer noch mal, lieber Sebastiano, können wir dich jetzt auch porten? Würdest du den Port annehmen? Bist du jetzt fertig? Hast du Fläschchen, Tränke, Buffut, eine Vantus-Rune? Hast deine Sockelung und deine Verzauberung? Können wir jetzt mit dir raiden gehen? So wie es in der Post stand, letzte Woche wie auch diese Woche? Das ist das letzte Mal, dass ich nachfrage und jetzt hätte ich gerne eine Antwort und zwar per Voice und irgendwo anders mehr. Sebastiano, letzte Aufforderung, mit mir zu reden, auch wenn du dich jetzt hast porten lassen. Ich möchte deine Stimme hören. Offiziere, macht euren Job. Er hat geschrieben, warum hört er mich nicht? Ja. Bitte rausschmeißen. Sebastiano, ganz einfach, weil du dein Teamspeak nicht richtig einstellst. Du brauchst Push-to-Talk. Ohne Push-to-Talk ist es niemandem in diesem ganzen Teamspeak möglich, auch nur irgendwann mal einen Satz zu tun. Ich weiß, wie man das umgehen kann. Also ich bin es sogar umgegangen, weil mir das damals einfach zu doof war. Und dann fällt so ein Schlingel ein, mitten im Raid zu sagen, was fehlt einem eigentlich alles. Was so eine witzige Sache nebenbei. Almira denkt, er schafft es bis 20.30 Uhr beim dritten Boss in NRC zu stehen. Die Fake-Lache war scheiße. Jojo, was fehlt jetzt alles? Sag mal, du weißt doch, was dir fehlt. Du hast doch eine Post, in der Post steht drin, 40er Verzauberung für 37er Verzauberung für Ringe. Da steht, du sollst, da soll eine Waffenverzauberung sein. Du hast keine Waffenverzauberung, dein Ring ist nicht verzaubert, das siehst du doch selber. Du hattest jetzt 40 Minuten Zeit, das zu machen. Willst du mich eigentlich verarschen? Nein, eigentlich nicht. Muss das sagen, bei ihm ist aber alles verzaubert, laut... Mit 27er. Bei mir steht nichts. Ist gemacht. Sebastiano, nochmal aktualisiert, ist gemacht. Ah, gut. Ja, aber warum fragt er denn dann gerade nach, was er jetzt braucht? Ja, ich war mir jetzt nicht sicher, ob nicht noch irgendein Trank fehlt oder so, weil da kenne ich mich nicht gut aus. So, man sollte normalerweise mit 40 Krampftränken der Intelligenz oder Beweglichkeit oder Stärke, je nachdem, was man braucht, zu einem Raid erscheinen. Man sollte normalerweise mit 4 Fläschchen für einen Raid-Abend, also im Grunde genommen 7 Stück für so ein Wochenende, aufschlagen, außer man ist Alchemist, dann braucht man die Hälfte, also sprich 4 fürs komplette Wochenende, die einem für eine Stunde lang entweder Intelligenz, Stärke oder Beweglichkeit geben. So, das sollte man dabei haben und ein bisschen Buffut, was man zwischendurch mal futtern kann. Mit 70er, also mit 70 Werten, also 70 Vielseitigkeit, Meisterschaft, Tempo, Crit, je nachdem, was euer bester Wert ist. Das sollte man haben. Ach so, ja, da fehlt mir wohl was. Also und glaub, es stand in der Raid-Post drin. Und damit, Sebastiano... Stelle Antrag auf Raid-Ausschluss, Sebastiano. Ja. Ich stelle Antrag auf Gildenausschluss und gebe statt. Ja, sehe ich auch so. Ciao. Ciao. User in your channel was banned. Ja, bitte einmal auf Garrosch loggen, rausschmeißen und dann können wir endlich loslegen mit einer halben Stunde zu spät. So ein Assi. Ich habe original keinen Plan, was jetzt gerade passiert ist. Also wirklich nicht, es steht auch nichts im Raid-Channel. Kriegen meine Offiziere das heute Abend so hin, dass ich nicht ein einziges Mal mehr reden muss ab jetzt? Ja. Habe ich nicht verstanden nochmal? Ja. Ja. Ja. Träum weiter. A few moments later. Auf den Rand dann, wenn der die gleich einsammelt, ja? Auf den Rand. Jetzt bitte in die rote Suppe, die Tanks. Gut, und wieder dahin ziehen, wo er herkommt. Oder auf den anderen Rand, dass wir wieder auf die Pizzascheibe können. Alle Spieler stehen jetzt auf der Pizzascheibe. Niemand steht woanders als mitten auf der Pizzascheibe, außer den Tanks. Und es darf auch gerne geheilt werden und Heiler ansagen. Bin ich denkbar schlecht für. Ich habe nur Bilder. Ich habe keinen Daumen, der das macht. Ich habe Daumenkino. Ich habe trotzdem keinen anderen, der das macht. Sollte man sich eigentlich in der letzten Woche darum gekümmert haben, dass es einen gibt, ist nicht gekümmert worden. Das ist nicht meine Aufgabe. Und die Ansage ging letztes Wochenende an alle. Man geht jetzt wieder auf den Rand, auf den Pizzarand, bis auf den Tank. weil man ansonsten viel Schaden kriegt. Sekundbelebung war gefragt. Hat ja echt gut geklappt mit dem Nichtsagen. Ich guck mal eben was nach. Wir haben nämlich definitiv wieder ein faules Ei unter uns. Ich möchte an der Stelle auch nochmal anmerken, dass es nach Gildensatzung nicht gestattet ist, zu streamen, aufzuzeichnen oder auch nur Logs zu machen. Es sei denn, wir alle geben euch eine schriftliche Einverständnis dafür, was praktisch unmöglich ist. Das ist natürlich Schwachsinn, aber auch nicht das schriftliche Einverständnis. Das ist einfach nur Schwachsinn und dass die Leute ihm das nachplappern. Seid ihr so behindert oder was? Sagt auch die Gesetzgebung. Abgesehen von der Gildensatzung ist da natürlich noch das Strafgesetzbuch und mal ganz ab von der moralischen Geschichte, ja. Ich höre es gerade zum ersten Mal. Moralisch. Oh nein. Oh, Muster, aber wer spricht da eigentlich? Ist das Idmadotz? Muss der Idmadotz jetzt weinen? Muss Alpira jetzt weinen? Oh. Und wer meint, das machen zu müssen? Weil er meint, irgendeinem bestimmten netten Menschen, der sich gestern mit Wodka schon die Binde, Wodka hinter die Binde gegossen hat, er sonst zugehört hat, das zuspielen zu müssen. Sagte Alpira, der niemals trinkt. Oh, Doppelmoral incoming. Er kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen und er kann vor Gericht haltbare Beweise dafür kriegen, dass derjenige tatsächlich Morddrohungen ausgestoßen hat. Und dann möchte ich mal wissen, ob man das wirklich möchte. Mal abgesehen davon wissen wir sowieso, wer es ist und werden dann auch Schritte ein. Erstens, Lüge. Und selbst wenn, ich freue mich. Und zweitens, ihr habt keine Beweise. Drittens, aus meinem letzten und vorletzten Video, bitteschön. Der kleine Hurensohn, der zusammen mit Maximilian Leute bedroht, sie umzubringen im Real Life. Was? Ja. Jetzt gibt's erstmal auf die Schnauze. Ja, es sind 19 Leute, denen sie den Raid versauen. Aber das ist halt so. Und es obliegt eben auch euch, tatsächlich häufig im TS zu sein, häufig miteinander was zu machen, die Leute wirklich auf Herz und Nieren zu prüfen, das, was uns fehlt, immer wieder zu suchen, nicht zu denken, wenn die Gilde einen Tank sucht, dass man einen Tank findet und zufrieden ist. Wenn du einen vernünftigen Tank haben willst, nimm 20 Tanks auf, dann hast du am Ende einen vernünftigen Tank. Wenn wir einen Jäger suchen, nimm 20 Jäger auf, habt am Ende einen vernünftigen Jäger. Dann bist du nicht gezwungen, Kompromisse einzugehen, tausendmal zu diskutieren, dann schmeißt du einfach raus und nimmst die Leute mit, die wirklich wollen und auch häufig da sind. Das ist eben das, was ihr tun müsst. Und ich sag's mal ganz ehrlich, ich habe hier nicht gesehen, dass einem Obernice trotz der Ansage letzte Woche es am Herzen gelegen hätte, dass wir die Leute finden. Entschuldigung, ich mach's jetzt mal wirklich mit Namennennung. Hook habe ich auch nicht gesehen, dass er mitgesucht hätte. Den Fischkopf habe ich auch nicht gesehen, dass er geholfen hätte. Disparis kommt auch nur zum Raid ins Teamspeak. Ich habe mir die Highlights von gestern angeguckt. Es waren graue Loks, sprich 6 Sätzen, immer noch. Ja, Highleistung fehlt sehr, sehr viel. Wenn ich mir den Raw Heal angucke, für das, was du jetzt in HCL heilen müsstest, mal 2,5, dann bist du auf dem, was du mit dem Charakter heilen kannst, so wie er da steht. Also richtig drastisch mehr. In der Woche Derek nicht im Teamspeak gewesen, Scheiß mit angepackt, trotz 1000-mal sagen. Vadima war zwar da, aber wirklich mitgesucht und angepackt in dem Sinne nicht. Der macht andere Dinge, aber er tut tatsächlich was. Und wenn ich euch die Dinge einfach mal so vor den Latz knalle, dann könnt ihr euch auch mal so ein paar Gedanken darüber machen, warum wir Offiziere irgendwann auch keinen Bock mehr haben, den ganzen Tag immer hier zu sitzen. Und warum ich gerade keinen Bock habe, am 23. einen Raid zu machen mit euch, wenn letzten Endes man doch sowieso wieder nur auf die Fresse kriegt. Weil wenn ich nämlich jetzt mit euch in den Raid hineingehe, mit den Leuten, die fehlen, da kann ich euch sagen, bei 19 Leuten muss ich erstmal zwei Heilern sagen, dass sie nicht dabei sind. Dann, das wären in dem Fall, so blöd es sich anhört, dem Disparis, müsste ich das sagen, wenn ich jetzt den Raid heute wirklich erzwingen wollte. Ja, der Disparis könnte nicht mit, weil die Leistung nicht passt. Dann müsste ich wahrscheinlich gucken, ob einer von meinen Heilern sogar noch DD spielen kann. Ja, wahrscheinlich würde ich dann einen Boss spielen und mir dann angucken, wie die Heilleistung war. Und sehr wahrscheinlich, weil keiner von diesen Heilern sagen kann, er könnte vernünftig richtig geil DD spielen, außer Diaz, wird es darauf hinauslaufen, dass ich sage, dass ein Heiler raus muss. Das wäre auch eine Setting-Geschichte, ergo würde es hinauslaufen aus entweder Diaz oder Ascadina. Von dem Elise müsste ich definitiv dem Sekut sagen, dass er da nicht mitgeht. Ja, dann wären wir auf 16 Leuten. Jetzt muss ich noch 2 weitere Leute rausnehmen, dann wäre der Suspension der nächste, der nicht mitgeht. Weil er vom Damage her ziemlich weit unten steht. Und sehr wahrscheinlich müsste ich das Gleiche dann noch, wobei den Beisator kenne ich noch nicht, entweder Beisator oder MJ, einer von beiden müsste dann auch noch raus. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, da kommen wir an Leute, wo ich weiß, dass sie sich den Arsch aufreißen, wo ich ehrlich gesagt dann auch nicht mehr gewillt bin, in irgendeiner Form noch Kompromisse zu machen. Und da kommt es auch dann irgendwann mal auf den Punkt, wo auch mal ein Eat My Dots der Kragen platzen müsste und auch einer Kalorama der Kragen platzen müsste für das, was sie die Woche eigentlich geleistet haben. Und wie scheiße es ist, dass man die Namen, die ich genannt habe, letzte Woche haben wir ein Riesengespräch gehabt und die Woche haben eigentlich ein paar Leutchen von euch gesagt, fickt euch, macht doch mal die Arbeit, ich komme nur zum Raid und ihr habt mir das gut hinzustellen. Das ist nämlich genau die Quintessenz aus eurem Nicht-Auftauchen, nicht mithelfen, nicht da sein, nicht mit den Leuten irgendwie mal labern und ihnen zeigen, ey, wir gehören zusammen. Das ist das, was bei mir ankommt. Anfang der Woche haben uns gefehlt 3 Tanks. Anfang der Woche haben uns gefehlt 2 Heiler. Anfang der Woche haben uns gefehlt, und jetzt mache ich mal die wirkliche Zahl, 8 Ranges. Also Anfang der Woche haben uns gefehlt 4 Melees. Und ich habe die Zahl zwischendurch immer noch wieder ein bisschen hochgetrieben, weil ich wusste, dass ansonsten Leutchen nicht die Notwendigkeit sehen, dass man mit anpacken muss. Aber das gerade waren die echten Zahlen. Und es ist so drum gebettelt worden, zu helfen, dass wir am Sonntag wirklich gesucht haben wie die Geistesgestörten. Und daraus wurde dann gemacht ab Montag, ach ja, muss ich ja jetzt nichts mehr machen. Wieso sollte ich auch meine ganze Freizeit darin investieren, Leute zu suchen? Irgendwas stimmt ja mit eurem System nicht, wenn ihr ständig suchen müsst. Aber so weit denkst du nicht. Stattdessen kommen Leute ins Teamspeak, Entschuldigung, auch wie ein Shamazing abends. Warum geht denn jetzt keiner mit mir in den Mythic-Inni? Weil wir die ganzen Stunden gesucht haben, weil wir jetzt keinen Bock mehr haben, weil wir jetzt die Kiste ausmachen wollen, weil wir uns jetzt ins Bett legen wollen, weil wir uns jetzt vielleicht noch einen wichsen wollen, einen Wodka trinken wollen oder was auch immer, oder vögeln gehen wollen oder eine Serie gucken wollen oder uns in die Badewanne legen wollen, weil wir einfach mal keinen Bock auf die Rappelkiste haben, weil wir alleine gelassen werden. Alleine der Eat My Dots hat von Montag bis heute, ja, wenn ich das in Stunden, ich müsste mal kurz 4, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 18, ich glaube, der hat knapp 20 Stunden diese Woche alleine abgerissen. 20 Stunden, 20 verfickte Stunden hat der Eat My Dots den Job gemacht. 20 Stunden. Ja, ich würde mal sagen, Job suchen und irgendwann anfangen zu arbeiten, da scheiß hart sein, ne? Okay, frage ich an das Oberärzte, das ist ja, ich unterbreche dich, weil ich durch will. Was ist besser? 100 Leute einladen, einen haben oder gar nicht einladen und direkt dicht machen? Dicht machen, dicht machen, dicht machen, dicht machen! Wenn du mir sagst, ich werde nicht ausprobieren, können wir dicht machen. Du kannst nicht immer nur Leute, die du kennst. Du kannst die sichere Schiene nicht fahren. Es gibt keinen sicher. Es gibt nur ausprobieren. Ja, okay, dann suche ich nochmal. Dann sag mir mitten ins Gesicht, mach die scheiß Gilde zu. Zu machen, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte! Dann löse ich sie jetzt auf und gut ist. Es wäre so schön gewesen. So schön. Oder du sagst mir, yo, ich pack mit an und wir probieren aus. Ja, dann suche ich nochmal einen anderen Tank. Und jetzt kommt die Begründung, warum man denn so viel suchen muss. So extrem viel. Weil alle anderen Gilden machen ja nur hin und wieder mal einen Handelschat-Post und die Leute melden sich. Also, es funktioniert ja bei den anderen Gilden ja trotzdem irgendwie. Nur bei Albira nicht. Warum nur? Also, mit anpacken, auch beim Suchen, auch wenn es noch so scheiße ist. In jeder Gilde, wo nicht mit angepackt wird, geht die Gilde zugrunde. Es gehen so viele Gilden zugrunde. Es geht kaum noch eine Gilde wirklich selbstständig raiden. Guckt euch die Zahlen jetzt an, guckt euch die Zahlen vor 3-4 Jahren an. Und vergleicht das von mir aus auch mit den aktiven Spielern. Und dann guckt euch mal an, wie viele Spieler warum aufgehört haben. Genau deshalb. Man muss Macher sein, nicht Leecher. Ihr habt uns in dem Glauben gelassen, dass er hilft. Und es ist nicht passiert. Was meint ihr eigentlich, was für Offiziere daraus machen sollen? Ich kann euch sagen, was für Offiziere daraus machen. Wisst ihr was? Macht ihr den Dreck. Wir machen jetzt mal 12 Tage gar nichts. Wir zeigen euch mal den dicken Mittelfinger. Den asozialen dicken Mittelfinger. Wie wird euch das gefallen? Wie wird euch das gefallen, wenn wir nach unserer Gildensatzung gehen und euch in die Suchrunden einplanen? Und zwar Montag bis Sonntag, wenn wir nicht gerade Raid-Zeit haben, zwischen 18 und 0 Uhr. Könnten wir. Steht in der Satzung drin, können wir. Habt ihr die Satzung nicht gelesen? Ja, seid nicht in der Facebook-Gruppe, euer Problem. Können wir. Offiziere sind gegenüber den Raidern weisungsbefugt. Sie können euch Aufgaben geben, jederzeit. Haben wir bis jetzt nicht getan, ne? Wir haben euch gebeten, wir haben gebettelt. Aber wir können doch einfach sagen, du mach's jetzt. Sollen wir das mal machen? Oder helft da wirklich aus eigenen Stücken mit? Das war keine rhetorische Frage, hätte ich schon gerne eine Antwort drauf. Und ich glaube, alle Offis auch. Da ich keine Namen sehe, stelle ich den Antrag darauf, dass du denjenigen, der sich bis jetzt noch immer nicht zu der Sache geäußert hast und somit, für mich heißt das, nicht bereit ist mitzuhelfen, rausschmeißt. Ich kann die Namen leider gerade nicht einsehen, das ist mein Problem. Die Person müsste es eigentlich auch wissen, letzte Chance. Weil da geht es eh um die Sache, da ist mir ehrlich gesagt gerade egal, wer das ist. Aufgrund dessen, dass weder der Charakter richtig gespielt wird, auch nach einer kompletten Woche nicht, keinerlei Anstrengung unternommen wurde, uns zu bitten, zu helfen und irgendwelche Erklärungen zu geben, wie man es besser machen kann, mit uns üben zu gehen. Aufgrund dessen, dass es demjenigen scheißegal war, in der Woche auch nur einmal für eine Sekunde ins Teamspeak zu kommen. Aufgrund dessen, dass er letzte Woche da gewesen ist und genau wusste, was zu tun ist und nicht für eine Millisekunde mit angepackt hat, hier immer noch nicht seine Schnüsse aufkriegt und sagt, yo, ich werde ab jetzt mit anpacken. Weil es nicht nur heute, sondern auch die letzten Male, wo ich mit dieser Person sprechen wollte, immer darauf ankam, dass ich schon fast laut werden musste, bis ich irgendwann eine Antwort bekommen habe, weil man ja blöderweise erst umstellen muss, weil man vielleicht irgendwas streamt oder in irgendwas anderem drin ist oder seine Mucke ausmachen muss, etc., stelle ich nicht nur den Antrag, sondern gebe ihm auch statt, des Paares aus der Gilde zu nehmen. Verpiss dich, Hurensohn. Und ihr Offiziere, bah, habt ihr zum Großteil einen fiesen Charakter. Beschwert euch bei mir nicht für die Einteilung. Beschwert euch nicht, wagt es nicht. User in your channel timed out. Ach, Almira, wenn du wüsstest. Naja, ich frage Sekut gerade, warum er so große Paketverluste hat. Ich frage das im Übrigen nicht ohne Hintergedanken. Hallo, Sekut, wie sieht's eigentlich bei dir mit Suchen aus? Vielleicht kann er nicht, vielleicht streamt er gerade. Ja, aber nicht für uns. Richtig, genau das denke ich mir nämlich. Weil wenn ich in einer guten Auflösung streamen möchte und nicht so eine tolle Internetleitung habe, dann habe ich auch massive Paketverluste. Als ob wir an dem hochauflösenden Gameplay von D&D interessiert sind. Ah, schön. Zuzüglich zu einem höheren Ping. Und tschüss, plus ein Heiler. Gruppenheal. Dann ist mein Termin mit ihm auch hinfällig, ja? Okay. Natürlich ist der hinfällig. Dann setz dich lieber nochmal 2 Stunden extra. Diaz, wie kommst du, dass du so Schwankungen im Ping hast? WLAN? Wer bitte? Du, Diaz. Weil ich gerade Black Ops 4 update. Es geht all durch, Dino und Ping haben. Oh. Oh, aber wenn Albire mal Paketverlust hat, dann streamt er sich selber mit, Jungs. Merkt euch das. Also. Wie gesagt, es hat auch mit Morddrohungen zu tun, warum wir so hinterher sind. Und was schicke ich denn wirklich? Ein paar Schläger vor die Tür. Glaub mir, ich hin drauf, wer du bist. Das kostet mich auch noch eine Zeile. Und jetzt verpiss dich, du Arschloch. Und wenn du hier nochmal draufkommst, glaube mir, du bist deines Lebens nie wieder froh. Und das kannst du von mir aus veröffentlichen, bis zum geht nicht mehr. Und nur verschlag ich dich persönlich tot.